Dr. N.S. Rumpler, Loge Humanitas, Viktor Weinert, Loge zur Verschwiegenheit, Dr. Alexander Holländer, Loge Zukunft, Dr. Karl Ornstein, Loge Sokrates, Dr. Emil Frankel, Loge Sokrates 1916, E.V. Schick, Loge Eintracht, Dr. K. Gombrich, Loge Schiller, Dr. Albrecht Engel, Loge Freundschaft, Dr. A. Heller, Loge Treue, Richard Teveles, Loge Pionier, Alfred Kirsch, Loge Kosmos, Friedrich Altner, Loge zur Wahrheit, Bernhard Schiller, Loge Gleichheit. Das sind Tatsachen, die jeder an der Hand der von Dahlens Kalender 1914 bzw. 1916 nachprüfen kann. Ähnlich steht es in Deutschland mit den der Hamburger Großloge unterstehenden Berliner Logen. Die Loge Victoria in Berlin hat zum Beispiel als Meister vom Stuhl Herrn Sally Schei, als ersten zugeteilten Meister Dr. Rosenberg, als dritten zugeteilten Meister Dr. Marcuse, und bei einer ganzen Reihe von Logen der Hamburger Großloge liegen die Verhältnisse nicht wesentlich anders. Ist es da verwunderlich, dass die Große Loge von Hamburg von den Juden besonders bevorzugt wird? Um diese Tatsache richtig zu bewerten, ist die Feststellung notwendig, dass die drei altpreußischen Großlogen, die Große Loge von Preußen, genannt zur Freundschaft, Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland und Große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln, die Juden tunlichst ferne halten. Man nimmt sie höchstens in die drei unteren Grade auf, nicht aber in den inneren Orient bzw. in die Andreas- oder Schottenlogen. Von der Erlangung von Hochgraden sahen sich also die Juden bei den altpreußischen Logen von vornherein ausgeschlossen, was umso mehr ins Gewicht fällt, als zum Beispiel bei der Großen Landesloge von Deutschland die drei unteren Grade bis zur Bedeutungslosigkeit herabgedrückt und den höheren Graden unbedingt unterworfen sind. Mit Rücksicht auf ihre jüdischen Brüder gründete daher die Hamburger Großloge 1900 eine Provinzialloge in Berlin, was den verzweifelten Widerstand der altpreußischen Logen hervorrief. Diese beriefen sich dabei auf ihr aus dem Jahre 1798 stammendes Vorrecht, auf preußischem Boden allein und ausschließlich maurerische Tätigkeit ausüben zu dürfen. Durch die Bemühungen der Brüder Settegast und Katz wurde jedoch dieses Vorrecht außer Kraft gesetzt und im Jahre 1900 ging der Wunsch der Juden nach völliger Gleichstellung mit den Ariern in Erfüllung. In diesem Zusammenhang gehört auch die Gründung der Großloge Kaiser Friedrich zur Bundestreue, die vornehmlich den jüdischen Lichtsuchenden eine Sammelstätte sein sollte. Ihr Gründer ist Hermann Settegast, der durch den Justizrat Alexander Katz in seinen Absichten wesentlich gefördert wurde. Diese Neugründung von 1892 erlebte mannigfaltige Anfeindungen, wurde schlankweg als jüdische Großloge bezeichnet und ging nach achtjährigem Bestande wieder ein. Ihre Mitglieder und Logen wurden größtenteils von Hamburg übernommen und bildeten den Grundstock der neu geschaffenen Provinzialgroßloge von Hamburg, die oben erwähnt wurde. Bei den altpreußischen Logen, die zusammen über rund 42.000 Freimaurer verfügen, mag die nationale Geistesrichtung vorherrschend sein. Dagegen sind die Großlogen von Hamburg und von Frankfurt am Main, die Eklektiker, vermöge des starken jüdischen Einschlages eher international gesinnt. Dies zeigte sich beispielsweise auf dem 34. Großlogentag in Berlin 1909, wo der Antrag der Frankfurter Großloge auf Wiederaufnahme der freundschaftlichen Beziehungen zum Grand Orient in Paris mit 5 Stimmen gegen 3 Stimmen der altpreußischen Logen angenommen wurde. Wenn man bedenkt, dass die Hamburger und Frankfurter Großloge zusammen derzeit bloß etwa 9.350 Mitglieder zählen und die übrigen drei Großlogen, die von Sachsen zur Sonne und zur Eintracht, auch nur über 10.650 Freimaurer, insgesamt also über etwa 20.000 Brüder verfügen, so bedeutet dies den Sieg eines schwachen Drittels über die starke Zweidrittelmehrheit sämtlicher deutschen Freimaurer. Schuld daran trägt die Organisation des Großlogenbundes, die jeder Großloge, auch der Schwächsten, ohne Rücksicht auf deren Mitgliederzahl, je einen Vertreter zubilligt. Schuld trägt natürlich auch die Rührigkeit und Angriffslust jenes Flügels der deutschen Freimaurerei, welche die tätigsten und beharrlichsten Maurer in sich schließt, nämlich die Juden. Aber nicht bloß in Deutschland, in Ungarn und in Österreich, nein, auf der ganzen Erde sind die Juden die rührigsten und tätigsten Freimaurer und verstehen es der Loge, ihren Geist einzuhauchen und sie ihren eigenen Zwecken dienstbar zu machen. In Polen tauchen sie das erste Mal um das Jahr 1815 auf. In der Logenliste der Loge Bouclier du Nord in Warschau sind bereits 8 jüdische Brüder verzeichnet, sämtlich Kaufleute von Beruf. Unter den Großbeamten des türkischen Großorients finden wir in neuester Zeit, also 1909, die Juden Raffaello Ricci und David Cohen. Der Meister vom Stuhl der italisch-türkischen Loge Makedonia in Saloniki, Emanuel Carasso, ist ebenfalls Jude. Carasso war auch Mitglied jener Abordnung, die dem besiegten Sultan Abdulhamid seine Absetzung mitteilte. Die Entthronung dieses Sultans ist das Werk der Jungtürkischen Partei. Aber diese Jungtürkische Partei besteht, wie uns die freimaurerische Zeitschrift Akazia versichert, ausschließlich aus Freimaurern. Ihr Hauptsitz war Saloniki. Saloniki ist freilich für Verschwörungen ein ungemein günstiger Ort, da dort unter 110.000 Einwohnern 70.000 Juden leben, belehrt uns die offenherzige Akazia, und da wird sie wohl recht haben. Werfen wir nun einen raschen Blick auf Italien und greifen wir dessen bekanntesten Freimaurer, Ernesto Nathan, aus der Fülle der Erscheinungen heraus. Wer ist Ernesto Nathan? Die stets gut unterrichtete Frankfurter Zeitung behauptet, dass Nathan von englischen Eltern stamme und es bis heute nicht zu einem halbwegs erträglichen Italienisch gebracht habe. Von englischen Eltern? Warum gerade von englischen Eltern? Der besser unterrichtete Jesuit Hermann Gruber, dessen tiefwurzelnde Kenntnisse in maurerischen Angelegenheiten auch wirkliche Freimaurer anerkennen, berichtet uns, Ernesto Nathan sei ein unehelicher Sohn Mazzinis mit einer Jüdin und beruft sich dabei auf die Kölnische Volkszeitung.